بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Folgendes, heute inshallah ta'ala machen wir weiter mit dem 43. Unterricht und wir sind immer noch beim Thema der Ijara und heute sprechen wir als erstes, wodurch eine Ijara aufgelöst wird. Und die folgenden Beispiele, die wir erwähnen werden, sind Beispiele, die für bestimmte Prinzipien natürlich oft stehen. Und das erste Beispiel ist, wenn das vermietete Haus, das Dach des vermieteten Hauses einstürzt. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint die Unbrauchbarkeit des Mietobjektes. Also es kommt zum Fasch, zur Vertragsauflösung der Ijara automatisch, wenn das vermietete Objekt unbrauchbar geworden ist. Dasselbe gilt, Beispiel dafür ist auch das Tier, das man sich ausgeliehen hat, zum Beispiel ein Pferd, das verstorben ist. Gemäß der allermeisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, wird in diesem Fall die Ijara automatisch aufgelöst. Und geschieht dies, und das ist auch das Entscheidende, während der Vertragslaufzeit, dass das Objekt nicht mehr zu benutzen ist, dann steht natürlich dem Vermieter trotzdem der Lohn zu, bis zu dem Zeitpunkt, an dem das vermietete Objekt zerstört worden ist oder kaputt gegangen ist. Wenn er also jemandem ein Auto für einen Monat vermietet hat, aber nach einem halben Monat gibt es einen Motorschaden, durch den das Auto nicht mehr fahrtüchtig ist, steht dem Vermieter die Hälfte des Lohnes zu. Wie ist es aber, wenn der Schaden nur teilweise ist? Der Schaden ist also nicht so erheblich, dass das Auto gar nicht mehr fahrtüchtig ist, sondern nur teilweise. Da kommt es drauf an. Derjenige Teil, der zerstört ist, ist das ein wesentlicher Teil des Ijara-Vertrages gewesen oder nicht? Denn, schauen wir uns ein Beispiel an. Jemand vermietet ein Gebäude zusammen mit einem Hof. Und wegen des Wetters ist dieser Hof nicht mehr gebrauchbar. Es gab einen Sturm. Und darauf liegen jetzt Bäume. Das Haus ist noch bewohnbar, aber der Hof ist nicht mehr zu verwenden. Man kann sich nicht mehr dort hinsetzen, man kann nicht mehr den Hof benutzen und so weiter und so fort. Aber eigentlich ging es um das Mieten des Hauses und der Hof ist eine Nebensächlichkeit gewesen. Eine Regel lautet, Verträge für gültig zu erklären, hat Vorrang, dem gegenüber sie zu annullieren. Das heißt, so wir es schaffen können, den Vertrag aufrechtzuerhalten, dann hat das Vorrang. Die Regel hat vorab, I'malul uqudi awla min ihmaliha. Und wenn wir uns jetzt anschauen, jemand mietet ein Haus mit einem kleinen Vorgarten. Ja? Und dieser kleine Vorgarten ist jetzt nicht mehr aufgrund eines Sturmes zu verwenden. Die Pflanzen sind alle dort zerstört worden. Dann ist mit Sicherheit der Mietvertrag hauptsächlich bezog sich auf das Haus und nicht auf den kleinen Vorgarten. Insofern ist dieser Vertrag, bleibt er gültig. Anders sieht es aber aus, wenn man ein Häuschen gemietet hat und dort ist ein Reiterhof und der wird extra vermietet an Leute, die reiten wollen. Und jetzt ist dieser Reiterhof nicht mehr verwendbar. Dann ist sicherlich der Reiterhof ein wesentlicher Bestandteil des Ijara-Vertrages gewesen, weshalb der Vertrag aufgelöst wird. Insofern spielt es immer eine Rolle, das, was zerstört worden ist. Spielt es eine primäre oder eine sekundäre Rolle? Bei einer sekundären Rolle können wir den Vertrag aufrecht erhalten und natürlich abschätzen, wie viel Wertverlust das Mietobjekt hat, wenn ein Teil davon zerstört worden ist. Und dann steht dem Vermieter trotzdem noch der Rest zu. Nicht der volle Betrag, aber der Rest zu. Weiteres Beispiel hierfür ist der Tod eines Säuglings. Der Vertrag mit einer Amme ist ein Ijara-Vertrag und wenn der Säugling verstirbt, dann steht der Amme denjenigen Teil zu der Ujra, den sie zu bekommen hat bis zu dem Zeitpunkt. Wenn es also ein Drittel der Zeit verstrichen ist, die ausgemacht war, dann steht ihr ein Drittel der Ujra zu. Und dasselbe gilt auch, wenn die Amme verstirbt. Wenn sie verstirbt, dann stand ihr trotzdem ihr Lohn zu und ihre Erben beerben denjenigen Anteil, der ihr zusteht. Wenn der Säugling verstirbt, dann hat die Amme nicht das Recht, zum Beispiel zu sagen zum Vater, du hast doch noch einen zweiten Säugling, gib mir diesen, damit ich den Vertrag erfüllen kann. Denn der Vertrag war in Bezug auf einen bestimmten Säugling und wir wissen nicht, ob der zweite Säugling diese Amme überhaupt akzeptieren wird und deswegen hat sie nicht das Recht, auf den Vertrag zu bestehen. Weiteres Beispiel, jemand mietet sich ein Auto von Mekka nach Medina und stirbt unterwegs. In diesem Fall wird natürlich die Ijara aufgelöst, aber was ist mit dem Zeitpunkt, mit der Phase vorher? In der Phase vorher steht dem Bestand der Ijara-Vertrag und wenn jetzt die verstorbene Person da sie ja verstorben ist, kann der Vertrag nicht weitergeführt werden. Also hört auf. Ausnahme ist, wenn die Erben des Verstorbenen auch anwesend sind und sie den Ijara-Vertrag weiterführen können. Das ist aber ein Ausnahmefall. Ein Vater fährt Auto und alle seine Erben sind mit dem Auto drin und er verstirbt, so können die Erben den Vertrag weiterführen. Ansonsten müsste der Vertrag aufgelöst werden. Ähnliches, jemand leiht sich ein Auto aus und dann wird dieses Auto gestohlen. Oder leiht sich ein Tier zum Reiten aus und dieses Tier verschwindet, haut einfach ab. In diesen Fällen wird dieser Ijara-Vertrag aufgelöst. Wenn natürlich der Vermieter ein gleiches Tier zur Verfügung stellen kann, kann man die Ijara fortsetzen, aber ansonsten muss der Vertrag aufgelöst werden. Weiteres Beispiel, man vereinbart mit einem Zahnarzt, dass er einen Zahn operieren soll. Doch vor der Operation fällt der Zahn aus, fällt heraus oder der Schmerz ist verschwunden. Der Grund, warum man überhaupt operieren wollte, ist nicht mehr vorhanden. Dann gibt es auch keinen legitimen Grund mehr einzugreifen. Und eine Schönheitsoperation ist kein legitimer Grund, diesen Vertrag weiterzuführen. Insofern wird der Vertrag eben aufgelöst und dem Arzt steht dann eben nichts zu, weil eben der Grund, warum der Vertrag aufgesetzt worden ist, dass der Zahn nicht mehr vorhanden ist oder die Schmerzen nicht mehr vorhanden sind. Sollte allerdings der Patient sich weigern, die Operation durchzuführen, nachdem sie ausgemacht worden ist, steht dem Arzt der volle Lohn zu, da er sich dem Patienten zur Verfügung gestellt hat und dann spielt es keine Rolle, ob er die Arbeit am Ende tatsächlich leistet oder nicht, sofern er dafür bereit war und es auch dafür bereit war, sich die Zeit dafür genommen hat, auch wenn dann seine Leistung nicht in Anspruch genommen wird. Beim Ijara-Vertrag steht dem Ajir trotzdem der volle Lohn zu. Jetzt haben wir davon gesprochen, dass das Mietobjekt teilweise zerstört ist. Natürlich kann es auch einfach nur Mängel geben, am Mietobjekt, wie zum Beispiel jemand zieht in eine Wohnung ein und dann sieht er, dass die Decke tropft, da ist ja praktisch nicht die Decke als Teil der Wohnung komplett zerstört, sondern sie weist einen Mangel auf, oder man zieht ein und es sind laute Nachbarn, oder man zieht in eine Familienwohnung ein, stellt fest, dass um einen herum ledige Menschen wohnen. Oder man zieht in eine Wohnung ein und stellt fest, dass dort größere Löcher sind, nicht nur kleine Löchlein, die in der Wand sind aufgrund von Nägeln, die man reingehauen hat, sondern erhebliche Schäden, Löcher drin sind in der Wand. In solchen Fällen hat man als Mieter das Recht, den Vermieter zur Reparatur aufzufordern. Dann bleibt die Ijara sahih. Ansonsten, genauso wie wir aus den Bay'-Verträgen kennen, hat man auch bei Ijara-Verträgen das Recht auf Aib Khiyar, das Rücktrittsrecht aufgrund eines Mangels. Ansonsten, wenn man den, und die Beweisführung dafür haben wir schon gemacht im Kitab al-Bay'. Ansonsten, wenn aber man als Mieter den Vermieter darauf, Entschuldigung, wenn man als Vermieter den Mieter auf den Aib hinweist, und dieser Mangel ist kein Mangel, aufgrund dessen das Mietobjekt nicht zu vermieten wäre, die Funktionalität ist also nicht vollkommen verschwunden, gilt der Vertrag, und der Mieter hat nicht das Recht, im Nachhinein zu sagen, du hast mir aber nicht, ich möchte aber ein vollkommen funktionstüchtiges Mietobjekt haben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, al-Muslimuna ala shurutihim, das heißt, die Muslime halten sich an die eingegangenen oder die ausgemachten Bedingungen. Beispiel dafür, jemand vermietet ein Auto und weist ihn darauf hin, dass dieses Auto nur bis 120 fahren kann. Es kann nicht mehr als 120 fahren, auch wenn es auf dem Tachometer draufsteht, aber das Auto würde dadurch sich zu sehr erhitzen der Motor schafft es einfach nicht mehr, wie es früher geschafft hat. Das ist ein Mangel. Er wurde darauf hingewiesen, mein Auto kann man trotzdem fahren, auch wenn man 120 fährt, er nimmt es an, dann ist das ein Mangel, den er in Kauf nimmt und hat nachher nicht das Recht auf Aib Khiyar. Anderes Beispiel wäre in heißen Ländern, jemand mietet sich ein Auto und da ist keine Klimaanlage drin, also er weist ihn darauf hin, da ist keine Klimaanlage, er sagt, ich möchte es trotzdem mieten, dann ist es kein Problem. Wenn er nicht darauf hingewiesen hätte, wäre es ein Problem gewesen. Hätte er Rücktrittsrecht davon Gebrauch machen können, auf jeden Fall. Also hier sehen wir, die Funktionalität ist teilweise eingeschränkt vom Mietobjekt. So eingeschränkt, dass man ein Recht auf Rücktrittsrecht hätte, aber man hat jemanden darauf hingewiesen und wenn man diesen Vertrag dann trotzdem eingegangen ist, trotz dieser Bedingung, dann hat man nicht das Recht, nachher vom Kaufvertrag oder hier in diesem Fall vom Ijara-Vertrag zurückzutreten. Ansonsten, wenn man den Mieter darauf hinweist, dass eine primäre Angelegenheit nicht funktioniert oder dass er nicht dafür verantwortlich ist, das gilt nicht. Diese Bedingung ist ungültig. Beispiel, jemand sagt, ich vermiete dir mein Auto, aber für einen Monat. Und selbst wenn das Auto nach einer Woche kaputt geht, möchte ich trotzdem den vollen Lohn dafür haben. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Und der andere sagt, okay, das geht nicht. Das ist Haram und eine Form des Verschlingens von Vermögen zu Unrecht. Insofern bringt das nichts, auch das zu sagen. Ja. Jemand sagt, ich vermiete etwas selbst wenn etwas zerstört wird, möchte ich den vollen Lohn dafür haben. Beispiel dafür, jemand vermietet ein Saatfeld und dieses Feld ist also zum Bebauen gedacht, also für Landwirtschaft, für die Landwirtschaft gedacht, und dort befindet sich ein Brunnen. Und es ist klar, dass dieser Brunnen oder das Wasser des Brunnens gebraucht wird für das Saatfeld. Und dann sagt er, ich vermiete dir dieses Feld, aber sollte im Brunnen eines Tages kein Wasser mehr sein, bin ich nicht dafür verantwortlich, möchte damit nichts zu tun haben. Musst du selbst sehen, wie du zurechtkommst. Das geht nicht. Weil dieses Saatfeld funktioniert nur im Zusammenhang mit diesem Brunnen. Und wenn dieser Brunnen nicht mehr geht, dann ist das Saatfeld auch unbrauchbar bzw. wertlos geworden. Ja. Insofern hat der Vermieter nicht das Recht, die primären Angelegenheiten des Vertrages in Frage zu stellen, beziehungsweise nicht in Frage zu stellen, sondern sich aus der Verantwortlichkeit dafür rauszuziehen. Es bleibt dabei, dass der Mieter, wenn der Brunnen eines Tages kein Wasser mehr hat, das Recht darauf hat, diesen Ijara-Vertrag aufzulösen. Sollte er natürlich das Wasser anderweitig besorgen können, weil es einen zweiten Brunnen gibt, oder heutzutage, weil es Wasserleitungen gibt, das ist eine andere Angelegenheit. Also jemand, der ein Feld mietet, wo ein Brunnen ist, aber dieser Brunnen ist eigentlich nur eine Dekoration, es gibt Leitungen, die gelegt worden sind, die man benutzen kann, dann spielt dieser Brunnen keine primäre Rolle mehr, wie man sich denken kann. Nachdem wir uns angeschaut haben, wodurch der Ijara-Vertrag aufgelöst wird, schauen wir uns an, wodurch wird der Ijara-Vertrag nicht aufgelöst. Nicht aufgelöst wird er natürlich durch alles andere, aber besonders hinweisen möchte ich auf den Tod des Vertragspartners. Also der Tod eines Vertragspartners an sich ist kein Grund, den Vertrag aufzulösen, sofern die Erben diesen Vertrag weiterführen können. Ein klassisches Beispiel, also wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Taxifahrer, das ist eher eine Ausnahme, weil ja unterwegs normalerweise ist man ja eher alleine oder mit ein paar Leuten, aber nicht gleich mit den gesamten Erben. Klassisches Beispiel wäre eher die Wohnung, die man sich gemietet hat. Eine Wohnung, die man mietet, der Familienvater verstirbt, so haben die Kinder und die Ehefrau, die jetzt da noch drin wohnen, das Recht, diesen Ehevertrag, diesen Ijara-Vertrag, nämlich den Mietvertrag, weiterzuführen. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten und auch die richtige Ansicht. Und das Gleiche gilt auch parallel dazu, wenn die Person, die den Vertrag eingegangen hat, nicht verstirbt, sondern geistig krank wird. Das heißt, unzurechnungsfähig wird, nicht mehr mukallaf ist, nicht mehr aqil ist. In diesen Fällen gilt genau das Gleiche, denn sein Form und sein Wali kann für ihn diese Sache weiterführen zu seinen Gunsten. Als nächstes schauen wir uns die Verantwortlichkeit des Ajir im Falle eines Schadens an. In diesem Abschnitt geht es darum, wer die Verantwortung trägt, wenn etwas zerstört wird. Stellt euch vor, jemand beauftragt einen Ajir, irgendeinen Lohnarbeiter, etwas zu reparieren. Bei dieser Reparatur oder Sanierung oder Renovierung beschädigt er das Objekt, teilweise oder ganz. Konkretes Beispiel, jemand beauftragt einen Arzt, eine Operation durchzuführen. Und bei dieser Operation geht etwas schief. Hier unterscheiden die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, zwischen zwei Formen des Ajir. Wir haben zwei Formen des Ajir. Der eine ist der sogenannte Khas Ajir und der andere ist der sogenannte Am Ajir. Khas und Am sind zwei Gegensätze. Khas bedeutet speziell, Am bedeutet so viel wie umfassend, allgemein. Und unter dem ersten, dem Khas Ajir, verstehen wir einen Ajir für genau einen Muajir. Und unter dem Am Ajir verstehen wir einen Ajir, einen Lohnarbeiter für viele Muajir. Um das genau zu verstehen, schauen wir uns das mal an. Erstmal geht es um den Khas Ajir. Der Khas Ajir ist derjenige, der auf bestimmte Zeit für nur einen Muajir arbeitet. Das ist der entscheidende Punkt. Eine bestimmte Zeit lang nimmt er sich Zeit, vereinbart mit seinem Muajir, du arbeitest für mich eine Stunde lang und putzt für mich mein Haus. Oder du arbeitest für mich jetzt hier im Haus als Klempner und fixierst meine Leitung. In diesem Fall ist es gerade so, als hätte man jemanden an seine eigene Stelle gesetzt, der für ihn etwas, der für einen selbst etwas erledigen soll. Statt dass man selbst putzt, beauftragt man jemanden für einen zu putzen und bezahlt ihn dann für diese Tätigkeit meistens nach Zeit. Um das genau zu verstehen, im Gegensatz dazu steht der Am Ajir. Beim Am Ajir ist es eben nicht so. Am Ajir ist meistens ein Geschäft, das viele Aufträge entgegennimmt, selbst ordnet, wann es was macht, mal dies macht, mal das macht, mal für den einen Kunden arbeitet, mal für den anderen Kunden arbeitet. Er stellt sich eben nicht einem Muajir für bestimmte Zeit ausschließlich zur Verfügung, sondern er nimmt Aufträge entgegen und erledigt sie. Das heißt also, der Am Ajir wird meistens nach Tätigkeit bezahlt und nicht nach Zeit, wie der Khas Ajir. Und dementsprechend, das ist der Unterschied zwischen dem Am Ajir und dem Khas Ajir. Noch einmal, der Khas Ajir arbeitet für einen bestimmten Muajir meistens auf Zeit. Der Am Ajir arbeitet für viele Muajir, nimmt viele Aufträge entgegen und arbeitet nach Tätigkeit. Stellt euch mal vor, ein Schreiner nimmt verschiedene Aufträge entgegen und soll Stühle fixieren oder Tische herstellen, oder jemand im Schlüsseldienst soll Schlüssel kopieren. Er nimmt 10 Aufträge pro Tag entgegen und sagt, in einer Woche könnt ihr euch Schlüssel abholen, sondern nach einem Tag. Insofern, das wäre der zweite, wäre ein Aam, das wäre ein Aam Ajir. Ja. Und die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, unterscheiden zwischen diesen beiden hinsichtlich der Verantwortlichkeit. Sie sagen, der Khas Ajir ist Amin, der Aam Ajir ist Damin. Der Khas Ajir ist Amin, und warum ist er Amin? Weil er quasi wie ein Wakil arbeitet. Und ein Wakil ist Amin. Und deswegen, wenn eine Putzfrau mit dem Staubsauger saugt und beim Saugen geht dieser Staubsauger kaputt, ja, dann natürlich gemeint ist, wenn sie nicht fahrlässig gehandelt hat. Sie arbeitet damit ganz normal und der geht kaputt. In diesem Fall muss sie nicht dafür haften. Nur wenn sie fahrlässig gehandelt hat. Denn es ist ja gerade so, als würde der Muajir selbst diesen Staubsauger in Hand nehmen. Die Putzfrau ist ja nur sein Wakil. Und der Beweis der allermeisten Gelehrten für diese Fallunterscheidung ist der Hadith von Amr ibn Shu'aib über seinen Urgroßvater. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, wer medizinisch tätig ist, obwohl er nicht für seine medizinischen Kenntnisse bekannt ist, haftet. Also die umgekehrte Schlussfolgerung aus dem Hadith ist, wer medizinisch tätig ist und für seine medizinischen Kenntnisse bekannt ist, haftet nicht. Ja, haftet nicht. Deswegen ein Arzt, wenn er eine Operation durchführt, nach den Regeln der Kunst, ist er ein Ajir, ein Khas Ajir. Ein Khas Ajir. Nimmt sich jetzt Zeit extra für diesen einen Patienten, behandelt ihn, operiert ihn. Wenn hierbei etwas schief geht, was in seiner Macht liegt, das heißt also, er hat nach den Vorschriften gehandelt, aber es war eben nicht auszuschließen etwas, dann haftet er für diese Sache nicht. Er ist nicht Damen, sondern er ist nur Amin. Er haftet nur, wenn er, wie gesagt, seinen Beruf nicht gemäß der Ordnung ausgeübt hat. Weiteres Beispiel ist der Hajjam. Der Hajjam ist der Schröpfer. Wenn jemand weiß, wie man schröpft, haftet man dafür auch nicht. Ja? Und es ist auch ein Khas Ajir, also ein Amin. Und zur Kenntnis oder zur richtigen Ausführung der Hijama gehört, dass man die Stellen kennt. Ja? Weil wenn man an der falschen Stelle Hijama, kann es zu Lähmungen kommen, es kann zum Gedächtnisverlust kommen, Gott bewahre und so weiter. Dann muss er die richtigen Zeiten kennen, zu denen man die Hijama macht. Dann den Unterschied kennen zwischen dem frischen und altem Blut, den Schnitt richtig machen können. Er muss wissen, wie man saugt, das Blut absaugt. Er muss auf Hygiene achten, Sauberkeit. Und die Durchführung muss so geschehen, wie von Experten, vorgegeben. Ja? Was kann sein, dass er alles richtig macht, aber an einer bestimmten Stelle gibt es eine Verletzung. Ja? Dort ist eine Wunde und deswegen darf er dort keine Hijama durchführen. Also muss er aufpassen, diese Sache auch kennen. Dazu parallel, auf jeden Fall. Und dann braucht er eine Art Zeugnis. Also die Leute, die sich auskennen, bezeugen, dass diese Person sich mit der Hijama auskennt. Ja. Und als weiteres muss natürlich die Person, das ist, was die Fähigkeit oder die Kenntnis des Hajjam angeht. Was die andere Person angeht, sie muss natürlich mit dieser Sache einverstanden sein. Und das kann sie nur, wenn sie Mukallaf ist oder wenn ihr Wali zustimmt, falls diese Person nicht Mukallaf ist. Das waren alles Beispiele für den Khas Ajir. Der Aam Ajir, den nennt man auch Mushtarak Ajir. Dazu gehören meistens Schreiner, die Wäschereiarbeiter, Schmiede. Solche Leute sind alles Aam Ajir. Und sie haften, wenn der Schaden durch ihre Handlung zustande kommt. Das heißt, auch aus versehen. Du gibst zum Beispiel einer Wäscherei dein Kleid und damit er dieses Kleid wäscht, und nach der Wäsche ist dieses Kleid zerstört, weil es zum Beispiel zu heiß gewaschen worden ist oder mit einem falschen Mittel gereinigt worden ist oder anderes. In diesem Fall bürgt die Wäscherei für diese Handlung. Die sind also Damin. Und das ist auch die Ansicht von Ali ibn Abi Talib und vorher schon gewesen von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhuma, und auch von Shurayh al-Qadi rahimahullah ta'ala, der berühmte Richter, der für alle vier Kalifen als Richter fungiert hat. Sollte er nicht auf die Handlung des Agir zurückgeführt werden können, wie zum Beispiel ein Mechaniker, der ein Auto operiert und bei Nacht wird das Auto gestohlen, obwohl er das Auto ordnungsgemäß abgeschlossen hat und abgestellt hat, dann in diesem Fall haftet er natürlich nicht damit. Es geht nur darum, dass er durch die Handlung dieser Schaden entsteht. Als nächstes stellen wir uns die Frage, ab wann ist der Lohn verpflichtend? Ab wann steht der Lohn für den Muajir oder für den Ajir, fest? Wir wissen ja, jeder Vertrag kommt zustande durch Ijab und Qabul. Und sobald der Ijab und der Qabul zustande gekommen ist, steht dem Ajir die Ujra zu. Das ist die eine Sache. Das heißt, ab diesem Moment ist diese Ujra verpflichtend, eine Art Schulden. Aber wann muss sie ausgehändigt werden? Es könnte sein, dass sie beide sich, der Muajir und der Mustajir, sich auf eine verspätete Zahlung einigen, weil der eine vielleicht gerade nicht flüssig ist und er sagt, ich brauche dich jetzt für die Reparatur in meinem Haus, allerdings kann ich dir das Geld leider jetzt noch nicht aushändigen, erst später. Bist du damit einverstanden? Er sagt, ja, ist kein Problem, weil er die Hoffnung hat, dass er das Geld auch später noch bekommt und er verzichten kann auf diesen Betrag eine Zeit lang und seinem Bruder einen Gefallen tun möchte. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, die Aushändigung, also entweder man vereinigt sich auf eine verspätete Zahlung, aber entscheidend ist, wann muss die Ujra grundsätzlich ausgehändigt werden, wenn man sich nicht auf eine verspätete Zahlung einigt, sobald die Aufgabe erfüllt worden ist. Und der Hadith, es gibt einen Hadith darüber, der ist zwar umstritten, aber er unterstreicht die Regel, dass der Vertrag abgeschlossen ist, und dann steht ihm auch der Lohn zu. Also es gibt keinen Grund, warum man das hinausschieben sollte. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll, gebt dem Lohnarbeiter seinen Lohn noch bevor sein Schweiß trocknet. Ja. Andere Gelehrte sind sogar der Ansicht, dass ab dem Vertragsabschluss schon dem Ajir die Ujra zusteht. Und dann würde man ab diesem Zeitpunkt schon zahlen, noch bevor praktisch die Leistung geleistet wird. Diese Sache hat eine Auswirkung auf die Zakat. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dem Ajir der Lohn erst dann zusteht, wenn die Leistung geleistet worden ist, also die Miete zum Beispiel erst am Ende des Monats und der Lohn eines der Lohn eines Klempners erst dann, wenn er die Toilette repariert hat, dann ist auch dieses Geld für die Zakat erst dann entscheidend, oder ist der Zeitpunkt für die Zakat dann entscheidend, wenn einem das Geld zusteht und nicht vorher. Es könnte ja auch sein, dass einem das Geld erst nach Jahren zusteht, weil ein Projekt über Jahre hinweg lang geführt wird. Erst nach Jahren ist dieses Projekt abgeschlossen und erst dann steht einem dieser Lohn zu. Dann gilt erst der Zeitpunkt, ab dem der Qabd stattgefunden hat. Die Leistung vollzogen worden ist und einem dieser Lohn zusteht. Nach der anderen Ansicht, wenn man sagt, der Lohn steht einem schon ab Vertragsabschluss zu, dann ist die Zakat entscheidend, sobald man das Geld entgegengenommen hat. Al-Qabd. Aufbauend auf dem, was gesagt worden ist, ab wann einem der Lohn zusteht, eine Wäscherei wäscht ein Kleid und verliert es und kann es deswegen nicht aushändigen. Dann sagen wir, in diesem Fall steht der Wäscherei der Lohn nicht zu. Denn sie könnte argumentieren, ich habe das Kleid schon gewaschen, gebügelt und möchte das deswegen dafür ausbezahlt werden. Wir sagen, nein, zur Leistung gehört natürlich auch, das Gewaschene auszuhändigen. Und das hat nicht stattgefunden. Und deswegen steht ihm diese Leistung, dieser Lohn, dieser Ujra nicht zu. Wallahu a'lam. Taib, zuvor haben wir uns angeschaut, haben wir uns Ijara-Verträge angeschaut, die sahih waren. Was ist aber, wenn man sich Ijara-Verträge anschaut, die nicht sahih sind, aber trotzdem vereinbart worden, trotzdem etwas geleistet worden ist? In diesem Fall steht dem Ajir diejenige Ujra zu, die eine Person ihrer Art normalerweise für die gleiche Arbeit erhalten würde. Diese Art Ujra nennt man Ujratul Mithl. Ujratu al-Mithl. Beispiel: A vermietet an B eine Wohnung, aber sie einigen sich nicht auf einen bestimmten Preis. So eine Ijara ist ungültig. Aber nach einem Monat sagt der Vermieter, zahl bitte die Miete, und jetzt werden sie sich uneinig über den Preis. Das heißt, die Leistung wurde einseitig geleistet, nämlich das Vermieten der Wohnung, aber es wurde kein Preis vereinbart. In diesem Fall schaut man, wie viel eine solche Wohnung in der Regel wert ist, für wie viel sie vermietet wird, und das ist dann genau der Betrag, dem der Vermieter zusteht. So tun wir weder dem einen Unrecht noch dem anderen. Und wenn der Vermieter sagt, ich hätte es aber für teurer vermieten können, oder der Mieter sagt, ich hätte es für günstiger mieten können, dann sagen wir, das ist dein Problem. Das hättest du von vornherein erwähnen müssen. Da kein Preis ausgemacht worden ist, steht dir als Vermieter nur das zu, was normalerweise ein Vermieter bei solchen Wohnungen erhält. Und das Gleiche sagen wir auch dem Mieter. Du musst das bezahlen, was man normalerweise für eine solche Wohnung erhält. Du kannst nicht sagen, ich kannte diese Person, ich habe eigentlich erwartet, dass sie mir das günstiger macht. All das, sagen wir, ist dein eigener Fehler. Du hättest das vornherein als Bedingung stellen müssen, vornherein handeln müssen, vornherein den Preis ausmachen müssen, den du gerne haben möchtest. Wenn ein Ijara-Vertrag abgeschlossen worden ist, dann kann es sein, dass jemand seine zum Beispiel das gewaschene Kleid nicht abholt, oder dass jemand seine Ujra nicht abholt. Wir sagen, in diesen Fällen bleibt dies als eine Amana. Dies bleibt als eine Amana. Das heißt also, wenn jemand ein Kleid gewaschen hat und dieses Kleid nicht abgeholt wird, dann bleibt dies als ein anvertrautes Gut, und derjenige, bei dem die Wäscherei in diesem Fall ist, Amin in Bezug auf dieses Kleid. Das heißt, sie muss darauf achten, wie wenn sie ein eigenes Kleid hätte, und haftet nur bei Fahrlässigkeit. Das heißt, sollte sie das Kleid verkauft haben, haftet sie dafür. Sollte sie das Kleid zerstören, haftet sie dafür. Sollte sie das Kleid auf der Theke liegen lassen, dass jemand klaut, haftet sie dafür. Aber hängt sie es ordentlich auf, wie man auch mit anderen Kleidern umgeht, und es wird dann durch einen Blitzeinschlag zerstört oder durch Erdbeben oder jemand bricht ein und klaut das Kleid, dann in diesem Fall haftet die Person nicht dafür. Das gleiche gilt für die Ujra, für den Lohn, den der Ajir nicht abgeholt hat. Sollte ihm also 1.000 Euro zustehen, nimmt man diese 1.000 Euro, legt sie beiseite in einen Umschlag am besten und schreibt darauf, für wen das ist. Sollte eines Tages kommen, steht ihm das zu. Steht ihm genau das zu, egal ob nach 10 Jahren die 1.000 Euro nur noch 1 Euro wert sind oder gar nichts mehr wert sind. Okay, gar nichts mehr wert sind, da gibt es manche Gelehrte, die dann das umrechnen lassen. Oder ob diese 1.000 Euro mittlerweile 5.000 Euro wert sind. Das sind die 1.000 Euro, die ihm zustehen. Er hat es aufbewahrt, und das ist das, was er von ihm auch bekommt. Wallahu ta'ala a'lam. Daraus ergibt sich, sollte jemand bei sich zum Beispiel Tiere aufbewahrt haben für jemand anderes. Jemand bewahrt Kühe bei sich auf für eine andere Person. Und diese Kühe haben Nachkömmlinge, dann stehen diese auch dem Besitzer zu, dem Eigentümer zu. Wenn aus 2 Kühen dann 10 geworden sind, stehen alle 10 dem Ajir zu. Wenn er zum Beispiel jemand kauft Kühe und lässt sie beim Verkäufer als eine Amana und sie vermehren sich, dann steht ihm diese Kühe alle zu, alles was sich daraus ergeben hat. Manchmal kommt es zu einem Ijara-Vertrag, der auch erfüllt wird, aber nicht zur Zufriedenheit des Musta'jir zum Beispiel oder Mu'ajir. Das heißt, jemand wird beauftragt, eine Wand zu streichen. Er streicht sie auch, aber er streicht sie nicht auf die zufriedenstellende Art. Also manche würden sich damit zufrieden geben, aber der Mu'ajir gibt sich damit nicht zufrieden mit der Arbeit des Ajir. Dann steht dem Ajir auch nur derjenige Lohn zu, den eine Person seinesgleichen auch bekommen sollte. Weil entscheidend ist hier, hat er nach den Regeln der Kunst gearbeitet? Man kann nicht erwarten, dass jemand es perfekt macht, aber hat er mangelhaft gearbeitet? Wenn er mangelhaft gearbeitet hat, was man sagen würde, dass die Arbeit müsste man nachbessern, würde kein Mensch diesen Metier, diesen Berufszweig so akzeptieren, oder normalerweise würde man das so nicht akzeptieren, dann steht ihm auch nicht der volle Lohn zu. Ansonsten Perfektion ist natürlich teilweise auch Geschmackssache. Aber hier geht es darum, dass jemand seine Arbeit nicht ordnungsgemäß verrichtet. Hier sehen wir diese Begriffe ordnungsgemäß, so wie es gang und gäbe ist, so wie es sein sollte, normalerweise, die Norm. All diese Begriffe, die bedeuten letztendlich, dass man die entsprechenden Experten auf dem Gebiet fragt, was meint ihr, ist das, kann man diese Arbeit so durchgehen lassen, ja oder nein? Und das ist das Entscheidende, wallahu a'lam. Ansonsten, wenn man Perfektion als Voraussetzung machen wollte, müsste man das von vornherein erwähnen und eventuell sogar zeigen, wie man es genau haben will. Ja? Aber das sind alles Dinge, hängen ab vom Berufszweig, hängen ab von der Arbeit, die verrichtet wird. Und die Erfahrung der Experten auf den jeweiligen Gebieten zeigt sich dann in der Art, wie sie miteinander verhandeln. Der eine gibt einem ein Muster, der nächste gibt einem einen Fragekatalog, der nächste zeigt einem Bilder, damit klar ist, was er letztendlich zu erwarten hat von diesem Ajir. Jetzt kann es aber auch umgekehrt sein, dass der Ajir sagt, er sagt im Laufe des Vertrages, ich möchte aufgrund bestimmter Umstände mehr Ujra haben als vereinbart. Da kommt es darauf an, was wurde denn genau vereinbart, worum geht es denn? Wenn vereinbart worden ist, dass jemand von A nach B gefahren wird für 100 Euro, dann kann es natürlich sein, dass es Stau gibt, dass es länger dauert als normal. All das sind Sachen, die zum Risiko des Taxifahrers gehören. Genauso wie es Stau geben kann, kann es auch manchmal schneller gehen. Und genauso wie die Benzinpreise steigen, können sie auch sinken. Insofern, das ist ein Risiko, das der Taxifahrer trägt. Und in diesem Fall hätte der Taxifahrer nicht das Recht, die Ujra im Laufe der Zeit zu erhöhen. Das ist, wenn sie ausgemacht haben, von A nach B, bekomme ich so und so viel. Manchmal gibt es auch ein Messgerät, das die Zeit misst und die Geschwindigkeit misst, wie schnell man fährt und dementsprechend abrechnet. Taximeter oder wie diese Geräte heißen. Das ist auch eine Möglichkeit, das nicht abhängig zu machen von A und B, sondern abhängig mal von der Zeit, die man auf dieser Strecke verbringt. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.